zu und setz dich mal zu mir. Ich muss mal eben was bereden mit dir. Wir müssen los, wirf den Job hin, pack die Sachen ein. Ich hab schon was, ich brauch zwei Flaschen guten Wein. Die Welt hat gerade angerufen, wir werden gebraucht. Scherben. Die Leute sind besorgt, hey, wo ist denn das Problem? Ich hab mir einen Besen gebrockt. Komm, wir bringen das in Ordnung, wir biegen das wieder hin und dann lassen wir es uns gut gehen, denn sonst hat's ja keinen Sinn. Hey, die Welt hat gerade angerufen, wir werden gebraucht. Ernst, glaub mir, wenn ich das jetzt sag, denn es geht nicht um eine Zeitung aus dem Springer Verlag. Das sag ich nur, damit wir uns nicht falsch verstehen. Ja, und noch was, du bist übrigens wunderschön. Und die Welt hat gerade angerufen, wir werden gebraucht. Wir müssen wirklich los, wir sind schon ganz schön spät und die Kinder nehmen wir mit, die sollen ja lernen, wie es geht. Das bisschen, das wir brauchen, wird von Flaschenpfand bezahlt und ist der Himmel zu grau, dann wird der Blau übermalt. Die Welt hat gerade angerufen, wir werden gebraucht. Jetzt den Stecker, wir schalten alles aus, die Welt dreht sich im Kreis und wir spenden Applaus. Wir durchbrechen alle Mauern und die Waffen schmelzen ein. Und im Radio Johnny Hukayo, so muss das sein. Die Welt hat gerade angerufen, wir werden gebraucht. Ja, die Welt hat gerade angerufen, wir werden gebraucht. Ja, die Welt hat gerade angerufen. Die Welt hat gerade angerufen. Die Welt hat gerade angerufen. Wir werden gebraucht.